abschiebe Antritte, hier nur labern, hast du abgewogen. Doch jetzt fliegt der Adler, du wirst abgeschoben. Impulsiv und fortgewandt, wir singen für den Fortbestand. Von München bis zum Nordseestrand, die Hauptmeister sind uns bekannt. Immer bei unseren Hits ist sogar Sylt am Singen, jeder weiß, es wird Zeit, dass wir den Müll rausbringen, yeah. Ist euch den Klick mit meinem Mauszeiger. Verteil die Tickets, denn euch braucht keiner. Gib den Ton an wie ein Bauleiter. Ab, schiebe, Hauptmeister. Düsi, Düsi, das Land im Fieber. Düsi, Düsi, der Abschiebeflieger. Düsi, Düsi, jetzt wird abgehoben. Düsi, Düsi, du bist abgeschoben. Wir sind auf Sylt und schon rasten alle aus. Passen nicht ins Bild, doch drehen die Anlage auf. Wir sind die Retter von Deutschland, ja, ja, du kannst uns vertrauen. Wer sich hier mal nicht benimmt, den schmeißen wir raus. Mit Elisa im Flieger, wir sind ein Abschieber. Bist du aktiver Dealer, geht's nach Palästina. Justus und ich gehen ab zu Gigi D'Agostino. Das Motto dieses Abends ist Abschiebehaft und Vino. Ist euch den Klick mit meinem Mauszeiger. Verteil die Tickets, denn euch braucht keiner. Den Ton an wie ein Bauleiter. Ab, schiebe, Hauptmeister. Düsi, Düsi, das Land im Fieber. Düsi, Düsi, der Abschiebeflieger. Düsi, Düsi, jetzt wird abgehoben. Düsi, Düsi, du bist abgeschoben. Ob Sylt oder Sachsen, wir sind Bilderbuchatzen. Sind Weltgut gewachsen, schieb kein Film, keine Faxen. Ich schau dir auf die Finger und zerkreiß dich mal am Riemen. Keine Scharia, gute Reise, gutes Fliegen. Yeah. Bockwurst oder Kaviar, hier ist kein Platz fürs Kalifat. Egal was diese Stasi sagt, wir drehen den Bass auf Party an. Kein Grund, dass sie euch Sorgen macht. Wir haben für jeden deiner Jungs einen Boardingpass. Ist euch den Klick mit meinem Mauszeiger. Verteil die Tickets, denn euch braucht keiner. Gebt den Ton an wie ein Bauleiter. Ab, schiebe, Hauptmeister.